Hallöchen, ich habe euch versprochen, wir laufen nicht weg und schammeln. Wir sitzen immer noch im gleichen Stuhl, im gleichen Studio, gleich gekleidet. Wir bleiben in diesem Stuhl sitzen, bis unser Herz endlich zufrieden ist. Was sagst du dazu, Peter? Ja, bis wir wirklich zufrieden sind und das Gefühl haben, das Thema sollten wir tief im Herzen bewegt haben. Eben, weil wir sind hier in Terrassin im Studio. Edson sitzt hinter der Kamera, der wohnt auch bei mir im Haus, Peter auch bei mir im Haus, Adlena auch bei mir im Haus. Und bei uns zu Hause, es ist ja gar nicht gut, nach Hause zu gehen. Im Moment nicht, nein. Jetzt wollen die Leute wissen, warum es nicht gut ist, nach Hause zu gehen. Ich wünschte, ich könnte euch das zeigen, nicht nur sagen. Meine geliebte Debbie, wir sind ja dabei, ein Haus für uns selbst zu bauen. Und das sind 14 Bauarbeiter, die arbeiten an dieser Baustelle bei 38, 40 Grad Hitze, früh bis spät abends. Ich habe Peter die Baustelle gezeigt. Das war schon was, ha? Eieieiei. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Alles händisch. Die machen alles von Hand. Die graben 1,5 Meter tiefe Löcher ohne irgendwelche Maschinen. Alles mit der Schaufel gegraben. Fundament, alles händisch. Alles händisch hier. So bauen die hier. Und die graben tief, die, also unwahrscheinlich. Und die schwitzen, die arbeiten. Und wir wollten ihnen einfach was Gutes tun. Und ich habe zu Debbie gesagt, weißt du, was ich mache? Jeder dieser 14 Bauarbeiter, der kommt von mir ein Geldgeschenk. Einfach so, wir sind dankbar, dass ihr das Haus baut. Wir lieben euch, wir geben euch das was. Und dann kam eine Debbie und hat gesagt, ach was, weißt du was, es ist ja jetzt Ende des Jahres, also bis ihr die Videos seht, ist ja schon 2025. Bei uns haben wir jetzt Ende November, also gleich Dezember. Und da sagt die liebe Debbie, weißt du was, ich backe Weihnachtskekse für sie. Jetzt ist Debbie im Haus, ist seine liebe Frau Lena im Haus, unsere Leticia, die Mitarbeiterin, die mit uns bei Brasilien Kids gearbeitet hat, und ihre Mama, die Valerie. Vier Frauen im Haus. Und wir kamen gestern Abend im Studio heim und die haben gezählt. Ganz genau, weil die Debbie hat so eine große, also so große runde Box gekauft für jeden dieser 14 Arbeiter. Große runde Box, die wird voll gefüllt mit Kekse. 15 verschiedene Arten von Kekse backt die Debbie. Und in etwa pro Sorte noch einmal circa 150 Kekse. Das heißt, es werden über 2000 Kekse werden. Die kamen gestern Abend nach Hause. Da haben sie gezählt gehabt. Wie viel waren es? 789, glaube ich. Ja, knapp 800 waren schon fertig. Knapp 800 Kekse. Und die Debbie hat gesagt, ein Drittel hätten wir geschafft. Es war auf keiner Couch ein Platz zu sitzen. Es war am Tisch kein Platz. Wo du hinblicktest, waren nur große Schachteln mit Kekse. Die werden abgezählt und aufgeteilt, damit jeder Arbeiter ganz genau gleich viel Kekse von jedem bekommt. Und ich sagte zu Debbie, du hast meine Lieblingskekse gemacht, darf ich eins? Finger weg, hat es geheißen. Finger weg. Weder Edson noch Peter noch ich durften einen Keks essen. Aber dann hat sie gesagt, schau, die könnt ihr haben. Die sind für euch. Da waren vielleicht 10 Kekse drin für die 3 von uns. Und dann bin ich draufgekommen, das waren die, die sie verhaut haben. Aber die Lieblingsdinger waren nicht dabei. Nein, weil die Lieblingsdinger, die verhaut sie ja nicht. Also wir sind schon am richtigen Ort hier, oder? Bleiben wir hier im Studio. Ja. Wir bleiben hier im Studio, wir dienen euch, wir zählen über die Liebe des Vaters. Zu Hause ist kein Platz. Gut, im Bett sind doch keine Kekse. Also ja. Zum Schlafen gibt es doch Platz. Können uns auch welche kaufen gleich. Ist auch. Alles klar, wir können auch hier schlafen, Nickerchen machen. Okay, also wir bleiben noch eine Zeit lang hier, aber wir gehen schon gerne nach Hause. Wir lieben ja das Haus voll von Frauen und Geruch von Keksen und Keksen übersät. Ist ja auch was erlebt. Hast du sowas schon mal erlebt? Nein, natürlich nicht. Noch nie. Hast du überhaupt schon sowas Verrücktes erlebt, mit dem wir nicht unser Leben leben? Ach nein, nein, das ist schwierig. Ich suche ja auch nicht, aber okay. Das habe ich bisher noch nicht gefunden. Okay, gut, machen wir jetzt weiter. Also jetzt wisst ihr, jetzt könnt ihr ein bisschen Anteil haben, wie es uns hier geht in Brasilien. Und dann bin ich noch was draufgekommen, nämlich, die haben schon von jeder Sorte ein bisschen extra gebacken für sie selbst. Hast du das gewusst? Die haben die dann zerbrochen, oder was? Nein, die haben gegessen. Na, sie mussten ja probieren. Die waren gestern so satt, weil sie extra Kekse für sich selbst gebacken haben. Oh. Mhm. Debbie hat gestern Abend gesagt, morgen muss ich extra laufen, weil ich so viel Kekse gegessen habe. Und ich habe gesagt, wir dürfen keine essen und ihr schon? Ja, wir haben hier so viel gebacken, dass für uns genug ist, aber für euch nicht. Oh ja, okay, wir vergeben ihn. Das wusste ich nicht. Wir sind dankbar. Wir gehen währenddessen, wenn wir Studiopause machen, gutes italienisches Eis essen hier. Oh ja. Ist ja auch schön. Und wie? Okay. Bleiben wir beim Papa. So gut ist der Vater, der genießt es, wenn wir das Leben genießen und hat Freude an uns, wenn wir uns freuen. Der Vater schweigt in seiner Liebe. Er redet mit uns nicht darüber, über unsere Verdammnisgefühle, über unsere Schuldgefühle. Er lauft uns entgegen, er umarmt uns. Und ich möchte einhaken, nämlich, du hast etwas gesagt, was wichtig ist, dass wir das für die Leute praktisch machen, dass die Leute auch wissen, wie das praktisch geht. Nämlich, du hast gesagt, dass einfach sich vom Vater lieben lassen. Mach dir keine Gedanken, mach dir keine Sorgen, dass du nicht der gute Vater bist. Einfach vom Vater dich lieben und umarmen lassen. Das ist ja schön, Peter. Ja. Wie machst du das? Denn es muss im Herzen erlebt werden. Mir ist sehr bewusst worden, und das finde ich so genial, durch das jahrzehntelange Studieren des Herzens ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn du etwas im Herzen erlebst, hat es die gleichen physiologischen Auswirkungen, als ob du es physisch erlebst. Weißt du das? Kennst du die Virtual Reality Video Games? Hast du schon mal mit sowas mal gespielt? Nee, habe ich nicht. Wir waren bei einem Freund in den Vereinigten Staaten. Ich habe Höhenangst, gar keine. Ich mag Höhen, ich mag Bungee-Jumpen, ich bin Fallschirm gesprungen, all diese Sachen. Und ich war im Wohnzimmer bei ihm. Ein Freund in Amerika, der Pastor ist, ich habe dort gepredigt. Wohnzimmer. Und der hat drei Kinder, der Mann. Und die setzten mir diese Brillen auf, die Virtual Reality, und schalteten das ein. Und ich musste über einen Balken gehen. In Wirklichkeit bin ich nur im Wohnzimmer gegangen. Das Wohnzimmer war frei, da war nichts rum. Das war frei. Ich habe das Wohnzimmer gekannt. Ich war viel dort bei dem. Und ich bin auf und ab gegangen, mehrmals. Dann setzte mir diese Brille auf und sah ich Hochhaus, ganz hoch und oben einen Balken, der von einem Hochhaus zum anderen geht. Und da muss ich rübergehen, ohne Sicherung. Und wenn du dich bewegst, siehst du dich selbst auf diesen Balken rausgehen. Ich bin nicht drüber gegangen. Mein Herz hat zu rasen begonnen. Ich machte einen Schritt und mein Herz hat so zu rasen begonnen, ich bin nicht gegangen. Ich bin nicht gegangen. Mein Herz hat gerast. Glaube ich. Obwohl ich im Wohnzimmer war, auf einem normalen Wohnzimmerboden. Also ich nahm die Brille weg und ich dachte mir, das ist doch absurd. Ich gab die Brille wieder rauf und mein Herz fing zu rasen an. Sagte Debbie, ach, das ist doch lächerlich. Na, ihr ging es gleich so. Und es ist nichts anderes, als eine wissenschaftliche Handlung, ein wissenschaftlicher Beweis, was du im Herzen erlebst, ist, es löst die gleichen physiologischen Reaktionen aus, als ob du sie real erlebst. Die gleichen. Jetzt, wenn wir sagen, Gott erleben, Gott dich umarmen lassen, Gott dich lieben zu lassen. Wie machst du das, Peter? Wie können die Leute, die uns jetzt zuhören, wie können die Gott erleben? Wie können die die Umarmung Gottes erleben? Also eine Umarmung hat mit einem Gefühl zu tun. Und wenn ich mich umarmt fühle, fühle ich etwas Positives. Und dann schließe ich einfach meine Augen und stelle mir vor, ich werde umarmt. Und ich lasse die Gefühle einfach fließen. Ich lasse es einfach zu. Ich genieße diese Umarmung. Und ich bin derjenige, der sich umarmen lässt. Ich bin nicht der Aktive, der irgendetwas versucht zu erreichen. Und ich stelle mir vor, die Person, die mich jetzt umarmt, ist mein himmlischer Vater. Und in mir lebt jemand, der Heilige Geist ist und er führt mich zum Vater. Er zeigt mir, wie gut er ist. Er lässt mich Dinge mir vorstellen. Und so habe ich ein internes Herzerlebnis. Und weil das so schön ist, will ich das immer wieder haben. Und das ist meine eigentliche Beziehung, mein eigentliches Leben, meine tiefe Zufriedenheit, die er mir gegenüber zeigt. Und wenn ich zum Beispiel die Worte Jesu nehme, die er nutzt, um den himmlischen Vater zu beschreiben. Stelle ich mir einfach vor, wie sich der Sohn gefühlt haben muss. Und denke, oh, wie verrückt muss der Vater sein. Und dann stelle ich mir das einfach vor. Und es vergeht eine lange Zeit und du hast etwas empfunden und du denkst, ich habe es mir ja nur vorgestellt. Aber ich muss es glauben. Ich muss es glauben. Mit anderen Worten, du machst biblische Meditation. Ja, absolut. Wir haben ja viel über das Herz gelehrt, über das Herz auch Buch geschrieben. Wir haben Herzmeditationen. Mein lieber Freund, und hier möchte ich einhaken, wie viele Menschen warten, dass Gott ihnen ein Erlebnis gibt, das Gott ihnen bereits durch Christus geschenkt hat. Ja. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Ich habe ja Freunde, die beschäftigen sich mit Vaterliebe, Vaterliebe-Konferenzen, Vaterliebe-Seminare, weißt du, mit all diesen Dingen. Und wunderbar, es ist ja schön. Aber meine Erfahrung ist folgendes. Das sind alles nur Kurzzeiterlebnisse, die das Leben nicht verändern. Bei einer Konferenz Rotz und Wasser zu heulen, weil du jetzt ein Erlebnis hast mit der Liebe des Vaters, ist was Schönes. Ich will nicht sagen, dass es nicht schön ist. Ist was Schönes. Aber das Lebensverändernde ist, wo du dich entscheidest, das täglich anzuwenden. Das ist das Lebensverändernde. Und weißt du, ich hatte in meinem Leben auch viele einschneidende Erlebnisse. Ich bin dankbar. Bei gewissen Konferenzen, wo ich vorne gekniet habe und alles neu Jesus wieder hingegeben habe. Wunderbar. Nur meine Erfahrung ist eben, und ich glaube, das ist auch biblisch fundiert, die anhaltende Veränderung, die geschieht nur dann, wenn ich mich entscheide, das zu einem Lebensstil zu machen. Ja. Und das möchte ich dir ans Herz legen, dass du dir jeden Tag Zeit nimmst, die Augen schließt, wenn du sanfte Musik brauchst, machst dir das, wenn du keine brauchst, mach dir nichts. Ich mache immer ohne Musik, weil in der Zeit, wo ich meine Zeit mit Jesus verbringe, schlafen alle im Haus, dann möchte ich Leute aufwecken. Aber nimm dir jeden Tag Zeit, die Augen zu schließen und den Vater zu genießen. Du kannst dir alles hernehmen, was du in Jesus siehst. Alles. Du kannst dir hernehmen den verlorenen Sohn, du kannst dir hernehmen das verlorene Schaf, der nimmt es auf, der tragt es auf die Schultern und bringt es zurück zur Herde. Der kommt nicht schimpfend. Warum bist du weggelaufen, du blödes Schaf, so ein dummes Schaf? Nein, der kommt, der hebt es auf. Du kannst ihn als den barmherzigen Samariter vorstellen. So ist die Liebe Gottes für dich. Du kannst dir vorstellen, die Frau, die Ehebruch dir nicht verurteilt hast. Du kannst dir die Hure vorstellen, die seine Füße beweint hat. Und er hat das genossen, weil da ein Liebe geben und Liebe nehmen war. Du kannst dir so viele Dinge nehmen, aber kreier dir dein Bild. Solange es darauf basiert, wie Jesus den Vater dargestellt hat. Und wie gesagt, er hat gesagt, vertraue dem Heiligen Geist. Ja. Kannst du ohne Vorstellungskraft anhaltend die Liebe des Vaters erleben? Ohne Vorstellungskraft? Mhm. Weil viele Christen verteufeln ja die Vorstellungskraft, weißt? Sie sagen, die Vorstellungskraft, das ist männlich, positiv denken. Positiv denken hat Gott erfunden, nicht der Mensch, weil Gott hat dem Menschen die Fähigkeit gegeben, positiv zu denken. Okay? Ich möchte mir schon mal klarstellen. Gott ist der positive Denker. Gott dachte an die Lösung, bevor es das Problem gab. Das Lamm geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Also positives Denken hat kein Murphy erfunden. Positives Denken hat Gott erfunden. Aber es gibt immer noch Christen, die haben da Bedenken. Die Vorstellungskraft einfach laufen zu lassen. Was sagst du denen? In mir lebt doch jemand. Er möchte mir jemanden vorstellen. Das ist ein schönes Wortspiel. Ich liebe das. Er möchte mir jemanden vorstellen, der anders ist als das, was ich mit diesen zwei Augen sehen kann. Mein Herz lebt ja ewig. In mir ist etwas Neues eingepflanzt. Und Jesus ist ja gegangen und sagte, es ist gut, dass ich gehe. Jetzt kommt jemand, der euch in die alle Wahrheit führt. Und ich glaube, eine der Wahrheiten war auch, diese tiefe, innige Beziehung mit dem Vater zu leben. Absolut. Und diese Vorstellungskraft, also ich muss sie anwenden, sie ist mir ja gegeben. Und der Heilige Geist sagt, guck, du hast die Vorstellungskraft, ich bringe dich zum Vater und erlebe es mal. Genieße es mal. Also die Vorstellungskraft, die dürfen wir nicht wegpacken. Und wir haben sie alle. Wir haben sie alle. Ich gebe dir recht, Peter. Und weißt du, die Frage, die wurde mir immer wieder gestellt, warum hat Jesus ständig in Gleichnissen geredet? Und da gibt es ja einige Antworten auf diese Frage. Eine der Antworten finden wir auch im Jesaja Kapitel 6. Aber natürlich gibt es einige Antworten. Ich persönlich denke auch, Peter, dass eine der Gründe, warum Jesus ständig in Gleichnissen geredet hat, ist, um Bilder zu kreieren. Wow. Natürlich. Er hat es im Prinzip schon vorgemacht. Schau, wenn Jesus sagt, das Königreich Gottes ist wie ein Hirte, der hatte 100 Schafe, da kann ich mir ein Bild vorstellen. Mhm. Eines lief von der Herde weg, da sehe ich das Bild, das Schaf weglaufen. Der Hirte geht dem nach, da sehe ich, wie der Hirte geht. Der hebt das auf, all das ist bildlich. Im Grunde genommen, in den Gleichnissen hat Jesus ständig Bilder gemalt. Denk mal, wenn Jesus zu den Jüngern sagt, schaut, betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Du kannst auf die Lilie schauen, solange du willst, mit diesen natürlichen Augen, du siehst sie nicht wachsen. Du siehst sie nicht wachsen. Da kannst du schauen und schauen und schauen. Da siehst du nichts. Nein. Du musst sie im Herzen wachsen sehen. Und Jesus hat permanent uns vorgelebt, im Herzen Bilder zu kreieren. Das war doch das, was Jesus uns vorgelebt hat. Hat er nicht mit jedem Gleichnis gesagt, stellst du dir vor, stellst du dir vor, stellst du dir vor? Ja, nichts anderes gesagt, als kreier doch in deinem Herzen das Bild von dem, was ich dir gerade sage. Wow. Okay, machen wir weiter beim nächsten Mal. 17 Minuten, Peter. Mhm. Machen wir. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Wir bleiben noch sitzen in diesem Stuhl. Aber irgendwann kommen wir auch zum Ende. Tschüss, bis bald. Bis bald.